Das Schweizerische Verarbeitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Juche-Ideologie-Studiengruppe veröffentlichten am 16. Juni eine gemeinsame Erklärung und unterstützte den Brief der Teilnehmer an der gemeinsamen Konferenz der Regierung, Parteien und Organisationen der Republik an das UNO-Sekretariat. An demselben Tag gaben die schweizerischen Organisationen auch zur Verurteilung der unvernünftigen Kriegsmanöver der USA gegen die DEVJK gemeinsame Erklärung ab.